Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Radio. Achtung, Polizeimeldung. Auf der A49 Richtung Bittersfelde kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Der Wagen, ein schwarzer Peugeot, bewegt sich mit 60 Stundenkilometern auf der Autobahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Die Polizei versucht, den Fahrer bei der nächsten Ausfahrt zu stoppen. Weitere Verkehrsmeldungen. Die A9 Stuttgart-München ist an der Ausfahrt Ulm wegen eines schweren Unfalls eines LKWs in beiden Richtungen gesperrt. Wir bitten die Autofahrer, die Umleitung über die Bundesstraße 39 zu benutzen. Nehmen Sie die Ausfahrt Ulm Nord. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise der Polizei. Die A9 wird voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt sein.